Abschnitt 5 aus David Copperfield, Band 9, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 54. Kapitel. Mr. Micawbers Geschäfte. Jetzt ist nicht die Zeit, um mich über den Zustand meines Gemüts unter seiner Kummerlast zu verbreiten. Es kam mir zuletzt vor, dass die Zukunft vor mir verschlossen sei, dass die Energie und die Tätigkeit meines Lebens zu Ende sei und dass mir kein anderer Zufluchtsort übrig bleibe als das Grab. So dachte ich freilich nicht in den ersten erschütternden Augenblicken meines Schmerzes. Diese Gedanken wuchsen erst allmählich heran. Wenn die Ereignisse, die ich jetzt erzählen will, sich nicht in der Weise überstürzt hätten, dass sie zuerst meinen Schmerz verwirrten und ihn dann vermehrten, so hätte ich möglicherweise, obgleich ich es nicht für wahrscheinlich halte, sofort in diesen Zustand verfallen können. Aber so trat eine Zwischenzeit ein, bevor ich meinen Schmerz vollständig kannte, eine Zwischenzeit, in der ich sogar glaubte, das schlimmste Weh sei vorüber, und wo es für mich ein Trost war, auf all dem Unschuldigen und Schönen in dem blühenden Leben, das jetzt zu Ende war, zu verweilen. Wann zuerst der Vorschlag auftauchte, eine große Reise zu machen, oder wie wir übereinkamen, dass ich die Wiederherstellung meines Seelenfriedens in Ortsveränderung und Abwechslung suchen sollte, weiß ich jetzt selbst nicht genau. Agnesens Geist drang so sehr durch alles, was wir dachten, sagten und taten in jener Schmerzenszeit, dass ich wohl recht haben werde, wenn ich den Plan ihrem Einflusse zuschreibe. Aber sie übte ihren Einfluss stets so unbemerkbar aus, dass ich nichts mehr zu sagen weiß. Und jetzt fing ich allerdings an zu denken, dass in meiner alten Erinnerung von ihr, wo ich sie mir nie ungetrennt von dem bunten Kirchenfenster denken konnte, eine prophetische Vorahnung von dem gelegen, was in mir bei dem schweren Verhängnis, das mir bestimmt war, werden sollte. In dieser ganzen Schmerzenszeit war sie von dem nun vergessenen Augenblick an, wo sie mit gen Himmel gehobener Hand vor mir stand, in meinem verödeten Hause wie ein heiligender Geist. Als der Todesengel damals eintrat, da schlummerte mein kindisches Weibchen, sie erzählte mir es, als ich es hören konnte, lächelnd an ihrem Busen ein. Aus meiner Ohnmacht erwachte ich zuerst zu einem Bewusstsein ihrer teilnehmenden Tränen, ihrer Worte der Hoffnung und des Friedens, ihres sanften Antlitzes, das sich wie aus einer reinern, dem Himmel nähern Region über mein ungeschultes Herz herabbeugte und seinen Schmerz linderte. Lasst mich fortfahren. Ich sollte aufs feste Land reisen. Das schien unter uns allen ausgemacht zu sein. Nachdem die Erde alles Vergängliche meiner hingegangenen Gattin bedeckte, wartete ich nur noch auf das, was Mr. Micawber die endliche Vernichtung Heaps nannte, und auf die Abfahrt der Auswanderer. Auf Traddles Aufforderung, der sich mir in dieser Zeit als der beste und aufopferndste Freund zeigte, kehrten wir nach Canterbury zurück, nämlich meine Tante, Agnes und ich. Nach einer vorher getroffenen Anordnung begaben wir uns unmittelbar nach Mr. Micawbers Wohnung, wo, so wie bei Mr. Wickfield, mein Freund seit der großen Explosion ununterbrochen gearbeitet hatte. Als Mrs. Micawber mich in Trauerkleidern eintreten sah, war sie sichtbar gerührt. Es war viel Gutes in Mrs. Micawbers Herzen, was in diesen langen Jahren nicht herausgemanikäert worden war. »Nun, Mr. und Mrs. Micawber«, fing meine Tante sogleich an, nachdem wir Platz genommen hatten, »haben Sie an meinen Vorschlag wegen des Auswanderns gedacht?« »Verehrte Madame«, entgegnete Mr. Micawber, »vielleicht kann ich den Beschluss, zu welchem Mrs. Micawber Ihr ergebenster Diener, und ich darf wohl hinzufügen, unsere Kinder alle für einen und einer für alle gekommen sind, nicht besser ausdrücken als mit den Worten eines berühmten Dichters, welcher sagte, »Unser Boot ist am Strande, unser Schiff auf dem Meere.« »Das ist recht«, sagte meine Tante, »ich hoffe alles mögliche Gute von Ihrem vernünftigen Entschluss.« »Madame, Sie erweisen uns außerordentlich viel Ehre«, entgegnete er. Er nahm dann ein Blatt Papier zur Hand. »Was den pekuniären Beistand betrifft, der uns in den Stand setzen soll, unseren gebrechlichen Nachen auf dem Ozean der Unternehmung auslaufen zu lassen, so habe ich diesen wichtigen Geschäftspunkt in reifliche Erwägung gezogen und würde vorschlagen, Solarwechsel auf ein, es ist unnütz zu bemerken, mit dem Stempel, welchen die verschiedenen auf derartige Dokumente bezüglichen Parlamentsakten vorschreibt, auf 18, 24 und 30 Monate Ziel. Mein ursprünglicher Vorschlag war 12, 18 oder 24 Monate Ziel, aber ich bin nicht ohne Besorgnis, dass ein solches Arrangement nicht genug Zeit gibt, dass sich der erforderliche Betrag findet. Es wäre wohl möglich, sagte Mr. Micawber und sah sich im Zimmer um, als ob er ein paar Acker vortrefflich angebauten Land um sich hätte, das zur Verfallzeit des ersten Papiers unsere Ernte nicht gut ausgefallen wäre oder dass wir sie noch nicht eingebracht hätten. Wenn ich nicht irre, sind Arbeiter in dem Teile unserer Kolonialbesitzungen, wo das Geschick uns vorschreibt, mit dem üppigen Boden zu kämpfen, manchmal schwer zu erlangen. »Richten Sie es ein, wie es Ihnen am besten passt, Sir«, sagte meine Tante. »Madame«, gab er zur Antwort, »Mrs. Micawber und ich empfinden aufs Tiefste die außerordentliche Güte unserer Freunde und Gönner. Ich wünsche vor allen Dingen vollkommen Geschäftsmensch und vollkommen pünktlich zu sein. Da wir jetzt ein ganz neues Blatt umzuwenden im Begriff stehen und zurücktreten, um einen Sprung von nicht gewöhnlicher Größe zu machen, so ist es ein Bedürfnis für mein Gefühl der Selbstachtung und ist außerdem noch ein Beispiel für meinen Sohn, dass dieses Arrangement geschlossen werde, wie es sich zwischen Männern geziemt.« Ich weiß nicht, ob Mr. Micawber dieser letzten Phrase eine Bedeutung beilegte, aber sie schien ihm außerordentlich zu gefallen, und er wiederholte sie mit einem bedeutungsvollen Räuspern. »Ich schlage also Wechsel vor, eine Einrichtung für die merkantilische Welt«, fuhr Mr. Micawber fort, »welche wir, wenn ich nicht irre, ursprünglich den Juden verdanken, die seitdem verteufelt mit diesen Dingen zu tun gehabt zu haben scheinen, weil sie leicht umsetzbar sind. Aber wenn eine Obligation jeder anderen Sicherheit vorgezogen werden sollte, so würde ich mich glücklich schätzen, ein solches Dokument auszustellen, wie es sich zwischen Männern geziemt.« Meine Tante bemerkte, dass in dem Fall, wo beide Parteien zu allem bereit wären, dieser Punkt keine Schwierigkeiten machen könnte. Mr. Micawber war ganz ihrer Meinung. »Was unsere häuslichen Vorbereitungen für das Geschick betrifft, dem wir uns jetzt geweiht haben«, sagte Mr. Micawber mit einigem Stolz, »so bitte ich, dieselben auseinandersetzen zu dürfen. Meine älteste Tochter besucht um 5 Uhr jeden Morgen eine benachbarte Anstalt, um die Kunst, wenn man es eine Kunst nennen kann, des Melkens zu erlernen. Meine jüngeren Kinder haben so genau, als es ihnen die Umstände nur gestatten, die Lebensgewohnheiten der in den ärmeren Teilen der Stadt gehaltenen Schweine und Hühner zu beobachten. Ein Beruf, von dem sie zu 2 verschiedenen Malen nach Hause gelangt sind, mit knapper Not dem Überfahren entronnen. Meine Aufmerksamkeit habe ich seit voriger Woche auf die Bäckerei gelenkt und mein Sohn Wilkins ist mit einem Knüttel ausgegangen und hat Vieh getrieben, wenn seine freiwilligen Dienste von den wettergebräunten Mietlingen, unter deren Aufsicht dieses Vieh stand, angenommen wurden, was nicht oft geschah, wie ich leider nicht zum Lobe der menschlichen Natur sagen muss, denn sie sagten ihm gewöhnlich mit Flüchen, er solle sich packen. »Das ist alles vortrefflich«, sagte meine Tante ermutigend, »und Mrs. Micawber ist gewiss auch tätig gewesen.« »Geehrte Madame«, entgegnete Mrs. Micawber mit ihrer Geschäftsmiene, »ich erlaube mir zu gestehen, dass ich mich nicht mit Fächern beschäftigt habe, welche unmittelbar mit dem Ackerbau oder mit der Viehzucht in Verbindung stehen, obgleich ich recht wohl weiß, dass Sie meine Kräfte an einen fernen Strand in Anspruch nehmen werden. Diejenige Zeit, die ich von meinen häuslichen Pflichten erübrigen konnte, habe ich benutzt, um mit meiner Familie mich in ausgedehnten Briefwechsel zu setzen. Denn ich muss gestehen, es scheint mir, lieber Mr. Copperfield, sagte Mrs. Micawber, die wahrscheinlich aus alter Gewohnheit sich zuletzt stets an mich wendete, mit wem sie immer angefangen haben mochte, dass die Zeit gekommen ist, wo man das Geschehene in Vergessenheit begraben muss. Wo meine Familie, Mr. Micawbers und Mr. Micawber meiner Familie Hand ergreifen sollte, wo der Löwe sich niedersetzt neben dem Lamm und meine Familie sich mit Mr. Micawber aussöhnt. Ich stimmte ihr bei. In diesem Lichte sehe ich wenigstens die Sache, guter Mr. Copperfield, fuhr Mrs. Micawber fort. Als ich noch zu Hause bei Papa und Mama war, fragte Papa stets, wenn irgendetwas in unserem Kreise besprochen wurde, in welchem Lichte betrachtet Emma diese Sache? Dass mein Papa zu parteiisch war, weiß ich, aber doch muss ich über einen Punkt, wie die schroffe Kälte zwischen Mr. Micawber und meiner Familie ist, in mir notwendigerweise eine Meinung gebildet haben, so unrichtig sie auch sein mag. »Ganz gewiss, ich setze voraus, dass Sie sich eine gebildet haben«, sagte meine Tante. »So ist es auch«, stimmte Mrs. Micawber bei. »Nun können meine Schlussfolgerungen allerdings falsch sein. Das ist sehr wahrscheinlich, aber meine individuelle Meinung geht dahin, dass die Kluft zwischen meiner Familie und Mr. Micawber sich aus der Besorgnis meiner Familie beschreiben lässt, dass Mr. Micawber pekuniäre Unterstützung verlangt.« »Ich kann mich nicht von dem Gedanken losmachen«, sagte Mrs. Micawber mit einer Miene tiefer Weisheit, »dass gewisse Mitglieder meiner Familie in der Besorgnis schweben, Mr. Micawber wolle sie um ihren Namen bringen. Ich meine nicht zu dem Zwecke, sie unseren Kindern in der Taufe zu geben, sondern vielmehr, um sie unter Wechselbriefe zu setzen und auf der Börse zu verkaufen.« Der außerordentlich scharfsinnige Blick, mit dem Mrs. Micawber die Entdeckung ankündigte, als ob noch kein Mensch daran gedacht hätte, schien meine Tante einigermaßen in Erstaunen zu setzen, und sie antwortete kurz, »Freilich, Madame, im Grunde sollte ich mich nicht wundern, wenn Sie recht hätten.« Da Mr. Micawber nun am Vorabend des großen Ereignisses der Befreiung von den pekuniären Verbindlichkeiten steht, die ihn so lange gefesselt haben, sagte Mrs. Micawber, und im Begriff ist, eine neue Laufbahn in einem Lande zu gewinnen, wo er freien Raum für die Ausübung seiner Fähigkeiten hat, was meiner Ansicht nach von besonderer Wichtigkeit ist, denn Mr. Micawbers Fähigkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders viel Platz verlangen, so scheint es mir, dass meine Familie die Gelegenheit nutzen sollte, um den ersten Schritt zu tun. Mein Wunsch wäre, die Bewerkstelligung einer Zusammenkunft zwischen Mr. Micawber und meiner Familie bei einem Festmahl auf Kosten meiner Familie, wo, nachdem ein angesehenes Mitglied meiner Familie einen Trost auf Mr. Micawbers Gesundheit und Wohlfahrt ausgebracht, Mr. Micawber Gelegenheit haben könnte, seine Ansichten zu entwickeln. »Liebe Frau«, sagte Mr. Micawber mit einiger Heftigkeit, »es dürfte besser sein, wenn ich mich sofort deutlich dahin erkläre, dass meine Ansichten, wenn ich sie der versammelten Familie verkünden sollte, wahrscheinlich beleidigender Natur sein würden. Denn meiner Ansicht nach besteht deine Familie im Allgemeinen aus impertinenten, bettelstolzen Narren und im Einzelnen aus unleugbaren Lumpen.« »Micawber«, sagte Mrs. Micawber mit einem Kopfschütteln, »nein, du hast sie und sie haben dich nie verstanden.« Mr. Micawber hustete. »Sie haben dich nie verstanden, Micawber«, sagte seine Frau, »sie mögen dessen nicht fähig sein, dann ist es ein Unglück für sie. Ich kann ihr Unglück nur beklagen.« »Ich bedauere recht sehr, meine liebe Emma«, sagte Mr. Micawber reuig, »dass ich mich habe zu Ausdrücken hinreißen lassen, die selbst nur von Weitem den Anschein stärkerer Ausdrücke haben können. Ich wollte weiter nichts sagen, als dass ich England verlassen kann, ohne dass deine Familie mich mit ihrer Gunst beglückt, mit einem Worte mir ihre teilnahmslose Hand zum Abschied reicht und dass ich im Ganzen vorziehe, England auf eigene Kraft und ohne ihre Unterstützung zu verlassen. Sollten Sie sich aber herablassen, auf unsere Zuschriften zu antworten, was unsere gemeinschaftlichen Erfahrungen sehr unwahrscheinlich gemacht, so sei es fern von mir, deinen Wünschen irgendwie in den Weg zu treten. Da diese Angelegenheit damit freundschaftlich beigelegt war, reichte Mr. Micawber seiner Gattin den Arm und äußerte mit einem Blick auf einen Haufen Papiere, die vor Traddles auf dem Tische lagen, dass sie uns jetzt verlassen wollten, was sie mit der größten Feierlichkeit taten. »Lieber Copperfield«, sagte Traddles, als sie fort waren, und lehnte sich in seinen Stuhl zurück und sah mich mit einer Liebe an, die seine Augen röter und sein Haar nach allen Richtungen zu Berge stehen machte, »ich entschuldige mich nicht bei dir, dass ich dich mit Geschäftssachen belästige, denn ich weiß, wie sehr diese Angelegenheit deine Teilnahme erregt, und es kann dir auch diese Sache zur Zerstreuung dienen.« »Lieber Freund, ich hoffe, du bist nicht zu abgespannt.« »Ich bin bei vollen Kräften«, sagte ich nach einer Pause. »Wir haben mehr Ursache, an meine Tante zu denken, als an jeden anderen. Du weißt, wie viel sie getan hat.« »Gewiss, gewiss«, gab Traddles zur Antwort. »Wer kann es vergessen?« »Aber selbst das ist noch nicht alles«, sagte ich. »Während der letzten 14 Tage ist sie von einem neuen Kummer heimgesucht gewesen, und sie war täglich in der Stadt. Mehrere Male ging sie sehr früh aus und kam erst den Abend wieder. Gestern Abend, Traddles, kam sie trotz der bevorstehenden Reise erst kurz vor Mitternacht nach Hause. Du weißt, wie viel Rücksichten sie auch gegen andere hat. Sie will mir die Ursache ihres Kummers nicht sagen.« Meine Tante saß unbeweglich, aber sehr blass und mit tiefen Gramesfurchen auf dem Gesicht neben mir, bis ich fertig war. Da rollten vereinzelte Tränen über ihre Wangen herab und sie legte ihre Hand auf meine. »Es ist nichts, Trotsch, es ist nichts, es ist vorbei, ich werde dir bald alles erzählen. Jetzt, liebe Agnes, wollen wir an diese Geschäfte gehen.« »Ich muss Mr. Micawber die Gerechtigkeit widerfahren lassen«, fing Traddles an, »dass er, so wenig er es für eigene Rechnung zu etwas gebracht zu haben scheint, der unermüdlichste Arbeiter ist, wenn er für andere beschäftigt ist. Ein solcher Mensch ist mir noch nie vorgekommen. Wenn er es immer so vortreibt, so müsste er eigentlich nach dem Maße der Arbeit gerechnet gegen 200 Jahre alt sein. Die Aufregung, in die er sich immer versetzt hat, die alles andere vergessende und leidenschaftliche Weise, mit der er Tag und Nacht unter Papieren und Büchern herumstörte, die unzähligen Briefe, die er mir aus Mr. Wickfields Expedition hergeschickt und mir über den Tisch gereicht hat, während wir uns gegenüber saßen und wir viel leichter hätten sprechen können, sind wahrhaft wunderbar.« »Briefe«, rief meine Tante, »ich glaube, er träumt in Briefen.« »Und auch Mr. Dick hat Wunderbares geleistet«, sagte Traddles, »so wie er nicht mehr Uriah Heep zu bewachen hatte, den er unter einer so scharfen Aufsicht hielt, wie ich es noch nie gesehen, widmete er sich ganz Mr. Wickfield, und sein angelegentliches Streben, uns in unseren Nachforschungen von Nutzen zu sein, die großen Dienste, die er uns mit Auszüge machen, abschreiben, herbeiholen und vortragen von Dokumenten geleistet hat, waren für uns eine wahre Anregung.« »Dick ist ein sehr merkwürdiger Mensch«, rief meine Tante aus, »und ich habe das immer gesagt. Trotsch, das weißt du.« Es freut mich, Ihnen sagen zu können, Miss Wickfield, fuhr Traddles mit großem Zartgefühl und mit großem Ernste fort, dass in Ihrer Abwesenheit Mr. Wickfield sich bedeutend gebessert hat. Befreit von dem drückenden Alp, der so lange auf ihm gelastet hat, und von den schrecklichen Besorgnissen, die ihn nicht verlassen wollten, ist er kaum derselbe mehr. Zuweilen stellt sich sogar die sehr geschwächte Kraft seines Gedächtnisses und die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf einzelne Punkte von Geschäftssachen zu konzentrieren, wieder ein, und er sah sich in den Stand gesetzt, bei der Aufklärung einer Sache mitzuwirken, die wir ohne seinen Beistand schwerlich hätten ins Klare bringen können. Doch ich habe Ihnen das Erreichte vorzulegen, was kurz genug zusammenzufassen ist, und nicht von allen den hoffnungsvollen Aussichten zu sprechen, die sich uns geöffnet haben, sonst werde ich nie fertig. Seine natürliche Manier und angenehme Einfachheit ließen leicht erkennen, dass er dies sagte, um uns guten Mut zu machen und Agnes in den Stand zu setzen, ihren Vater mit größerem Vertrauen erwähnen zu hören, aber es war deshalb nicht weniger wohltuend. »Nun wollen wir einmal sehen«, sagte Traddles und kramte unter den Papieren auf dem Tische. »Nachdem wir unsere Kapitalien überrechnet und eine Unmasse unabsichtlicher Verwirrungen in der ersten und absichtliche Verwirrungen und Verfälschungen in der zweiten Reihe in Ordnung gebracht haben, können wir für ausgemacht annehmen, dass Mr. Wickfield sein Geschäft und seine Agentur liquidieren und ohne Defizit abschließen könnte.« »Gott sei gepriesen«, rief Agnes voll Innigkeit aus. »Aber«, fuhr Traddles fort, »der zu seinem Lebensunterhalt unentbehrliche Überschuss, und ich setze dabei schon den Verkauf des Hauses voraus, wäre so unbedeutend, wahrscheinlich kaum ein paar hundert Pfund, dass es vielleicht besser wäre, zu bedenken, ob er nicht lieber die Verwaltung des Grundstücks, dessen Sequester er so lange gewesen, behalten soll, Miss Wickfield. Seine Freunde könnten ihm als Ratgeber dienen, er ist jetzt frei. Sie selbst, Miss Wickfield, Copperfield, ich.« »Ich habe es mir überlegt«, sagte Agnes und sah mich an, »und ich fühle, dass es nicht sein kann und nicht sein darf, selbst nicht auf die Empfehlung eines Freundes, dem ich so dankbar bin und dem ich so viel verdanke.« »Ich will nicht sagen, dass ich es empfehle«, bemerkte Traddles, »ich hielt es für recht, es zu erwähnen, weiter nichts.« »Es freut mich, Sie so sprechen zu hören«, entgegnete Agnes ruhig, »denn es gibt mir die Hoffnung, ja fast die Versicherung, dass wir ganz gleich über die Sache denken. Lieber Mr. Traddles und lieber Trotwood, da der Vater jetzt in Ehren frei ist, was könnte ich mehr wünschen?« Meine Sehnsucht war, ihm, so wie er nur erst aus den Netzen, in die er verstrickt war, befreit wurde, einen kleinen Teil der Liebe und Sorgfalt, die ich ihm schulde, zurückgeben zu können und ihm mein Leben zu weihen. Viele Jahre lang war das meine schönste Hoffnung. Unsere Zukunft ganz auf mich zu nehmen, wäre das nächste Glück, das nächste nach seiner Befreiung von jedem verantwortlichen Amte. »Hast du schon darüber nachgedacht, wie du das anfangen willst, Agnes?« »Oft. Ich bin ohne Besorgnis, lieber Trotwood. Ich bin des Erfolgs sicher. Es kennen mich hier so viele Leute und sind mir freundlich gesinnt, dass ich nicht zage. Setzt kein Misstrauen in meine Kräfte. Unsere Bedürfnisse sind nicht groß. Wenn ich das liebe alte Haus miete und eine Schule halte, werde ich nützlich und glücklich sein.« Die ruhige Innigkeit ihrer klaren Stimme erinnerte mich so lebhaft an das liebe alte Haus und dann an meine einsame Wohnung, dass mein Herz zu voll war zum Reden. Traddles tat, als ob er eine Weile unter den Papieren herumkramte. »Jetzt kommt Ihr Vermögen an die Reihe, Miss Trotwood«, sagte Traddles. »Ja, so«, seufzte meine Tante, »ich habe weiter nichts darüber zu sagen, als dass ich es ertragen kann, wenn es verloren ist, und dass es mich freuen würde, es wieder zu erhalten, wenn es noch nicht verloren ist.« Es waren ursprünglich 8000 Pfund, glaube ich, sagte Traddles. Richtig, entgegnete meine Tante. Ich kann nicht mehr als 5 finden, sagte Traddles mit nachdenklicher Miene. 1000, meinen Sie? Frug sie mit ungewöhnlicher Fassung. Oder Pfund? 5000 Pfund, sagte Traddles. Mehr war es nicht, entgegnete meine Tante. 3 verkaufte ich selber. Das eine, um deinen Lehrbrief zu bezahlen, lieber Trot, und die anderen beiden habe ich noch. Als ich das Übrige verlor, hielt ich es für klug, von dieser Summe nichts zu sagen, sondern sie im Geheimen auf böse Tage zu behalten. Ich wollte sehen, wie du die Prüfung bestehen würdest, Trot, und du hast sie wacker bestanden. Du hast dich voll Ausdauer und Selbstverleugnung gezeigt. Auch Dick. Sprecht nicht mit mir, denn meine Nerven sind etwas angegriffen. Niemand hätte ihr das geglaubt, wer sie in so aufrechter Haltung und mit übereinandergeschlagenen Armen sitzen sah, aber sie besaß eine wunderbare Selbstbeherrschung. »Dann schätze ich mich glücklich, Ihnen sagen zu können«, rief Traddles mit strahlendem Gesicht, »dass wir das ganze Geld wieder haben.« »Wünscht mir nicht Glück, niemand«, rief meine Tante aus. »Wieso, Sir?« »Sie glaubten, Mr. Wickfield habe es unrechtmäßigerweise für sich verwendet«, sagte Traddles. »Natürlich«, sagte meine Tante, »und war daher bald zum Schweigen gebracht. Agnes, sprich kein Wort.« »Und in der Tat wurden die Papiere Kraft ihrer Vollmacht verkauft«, sagte Traddles, »aber ich brauche nicht zu sagen, wer sie verkaufte und wer dazu wirklich die Unterschrift hergab. Dieser Schurke spiegelte ihm später vor und bewies es ihm auch durch Zahlen, dass er das Geld an sich genommen habe, wie er sagte, Kraft allgemeiner Instruktionen, um anderweitige Ausfälle zu decken.« Da Mr. Wickfield in seinen Händen so schwach und hilflos war, dass er ihnen später verschiedene Zinssummen von einem angeblichen Kapital, das, wie er recht gut wusste, nicht mehr vorhanden, bezahlte, so machte er sich leider zum Mitschuldigen an dem Betruge. »Und nahm zuletzt alle Schuld auf sich allein«, setzte meine Tante hinzu und schrieb mir einen verrückten Brief, in dem er sich des Diebstahls und unerhörten Unrechts zieh. Durch diesen Brief veranlasst machte ich ihm eines Morgens ganz früh einen Besuch, ließ ein Licht kommen, verbrannte den Brief und sagte ihm, wenn er mir und sich selbst jemals gerecht werden könne, so solle er es tun, wenn nicht so solle er es hübsch geheim halten um seiner Tochter willen. »Wenn jemand ein Wort zu mir spricht, gehe ich fort.« Wir alle schwiegen, und Agnes bedeckte sich das Gesicht mit den Händen. »Also, lieber Traddles«, sagte meine Tante nach einer Pause, »haben Sie wirklich das Geld aus ihm herausgequetscht?« »Die Sache ist die«, sagte Traddles, »Mr. Micawber hatte ihn so vollständig in der Gewalt und war immer mit so viel neuen Beweisstücken bereit, wenn ein schon vorhandenes nicht ausreichte, dass er uns nicht entrinnen konnte. Einen merkwürdigen Umstand muss ich noch erwähnen. Ich glaube nämlich, er bemächtigte sich der Summe ebenso sehr aus Geiz, der bei ihm in ungemessenem Grade vorhanden ist, wie aus Hass gegen Copperfield. Er hat mir es gerade herausgesagt. Er äußerte, er hätte ebenso viel durchgebracht, wenn er damit hätte Copperfield schaden können.« »Ha«, sagte meine Tante gedankenvoll, die Brauen zusammenziehend und Agnes anblickend. »Und was ist aus ihm geworden?« »Ich weiß es nicht«, sagte Traddles. »Er hat mit der Mutter, welche die ganze Zeit über gejammert und gefleht und ausgeplaudert hatte, die Stadt verlassen. Sie sind mit der Londoner Abendpost gefahren, und weiter weiß ich nichts von ihnen, nur dass seine Bosheit gegen mich beim Abschied alles Maß überstieg. Er schien der Meinung zu sein, dass er mir kaum weniger schulde als Mr. Micawber, was ich für ein wahres Kompliment halte, wie ich ihm auch sagte. »Glaubst du, dass er noch Geld hat, Traddles?« frug ich. »Oh ja, ich sollte wohl meinen«, entgegnete er und wiegte mit ernster Miene den Kopf. Auf eine oder die andere Weise muss er sich viel in die Tasche gebracht haben, aber ich glaube, du würdest finden, Copperfield, wenn du Gelegenheit hättest, seine Laufbahn zu beobachten, dass diesen Menschen Geld nicht vor dem Bösen schützt. Er ist ein so eingefleischter Heuchler, dass er alles, was er verfolgt, auf krummen Wegen verfolgen muss. Das ist sein einziger Lohn für den Zwang, den er sich auferlegt. Da er immer auf den Boden nach einem oder dem anderen kleinen Ziele kriecht, so wird ihm alles unterwegs vergrößert erscheinen und er wird daher jeden hassen und misstrauen, der in der unschuldigsten Weise zwischen ihm und sein Ziel tritt. So werden in jedem beliebigen Augenblick aus dem geringfügigsten oder aus gar keinem Grunde die krummen Wege immer krümmer werden. »Er ist ein Ungeheuer von Niederträchtigkeit«, bemerkte meine Tante. »Das weiß ich gerade noch nicht«, sagte Traddles gedankenvoll. »Viele Leute können sehr niederträchtig sein, wenn sie nur rechten Ernst machen.« »Und nun, Mr. Micawber«, sagte meine Tante. »Ich muss wirklich Mr. Micawber mit hohem Lobe bedenken«, sagte Traddles heiter. »Ohne seine lange Geduld und Ausdauer hätten wir etwas Nennenswertes zu erreichen nicht hoffen können. Und ich glaube, wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass Mr. Micawber Gutes um des guten Willen tat, wenn wir bedenken, wie teuer er sich sein Schweigen von Uriah Heep hätte abkaufen lassen können.« »Das glaube ich auch«, sagte ich. »Was wollen wir ihm also geben?«, frug meine Tante. »Oh, ehe wir daran kommen«, sagte Traddles ein wenig außer Fassung, »muss ich gestehen, dass ich es leider für klug halten müsste, bei der Schlichtung dieser schwierigen Angelegenheit zwei Punkte aus den Augen zu lassen, da ich nicht alles auf einmal erreichen konnte. Die Schuldverschreibungen und andere Papiere, die ihm Mr. Micawber für die erhaltenen Vorschüsse ausgestellt hatte, »die müssen natürlich bezahlt werden«, sagte meine Tante. »Ja, ich weiß nicht, wenn sie präsentiert werden sollen oder wer sie in der Hand hat«, entgegnete Traddles mit emporgezogenen Augenbrauen. »Und ich fürchte, dass Mr. Micawber bis zu seiner Abreise in einem Fort werde in Wechselhaft genommen werden. So müssen wir ihn in einem Fort wieder aus der Wechselhaft freimachen«, sagte meine Tante. »Was macht der ganze Betrag?« »Mr. Micawber hat die Geschäfte, er nennt es Geschäfte, in bester Form in einem Buche eingetragen«, gab Traddles mit einem Lächeln zur Antwort, »und er bringt den Betrag von 103 £5 heraus.« »Nun, was wollen wir ihm mit Einschluss dieser Summe geben?«, sagte meine Tante. »Liebe Agnes, wir können später besprechen, wie wir das Geld unter uns teilen wollen. Wie viel? 500 £?« Mit diesem Vorschlage stimmten Traddles und ich sofort überein. Wir empfahlen beide eine Summe bar und die Bezahlung der Wechsel in Uriahs Händen, so wie sie präsentiert werden, aber ohne Verpflichtung gegen Mr. Micawber. Die Familie sollte Überfahrt und Ausrüstung frei und außerdem noch 100 £ erhalten, und Mr. Micawbers Vorschläge zur Bezahlung der Vorschüsse sollten ganz ernsthaft angenommen werden, da es vielleicht gut für ihn war, wenn er an das Vorhandensein dieser Verpflichtung glaubte. Dazu schlug ich noch vor, einige Erläuterungen über seinen Charakter und seine Geschichte Mr. Peggotty zu geben, auf den man sich verlassen konnte, und dass Mr. Peggotty in aller Stille Vollmacht erhalten sollte, ein zweites 100 vorzuschießen. Noch schlug ich vor, bei Mr. Micawber ein Interesse für Mr. Peggotty dadurch zu erwecken, dass ich ihm so viel von Mr. Peggotty erzählte, als ich für passend hielt, und mich bemühte, dass beide sich füreinander zum gemeinsamen Nutzen interessierten. Wir gingen alle lebhaft auf diese Ansichten ein, und ich will nur gleich hier erwähnen, dass die Hauptinteressenten kurze Zeit darauf mit vollkommenstem guten Willen und größter Eintracht dasselbe taten. Da Traddles jetzt wieder einen besorgten Blick auf meine Tante warf, erinnerte ich an die zweiten und letzten der von ihm erwähnten Punkte. Du und deine Tante werden mich entschuldigen, Copperfield, wenn ich jetzt einen schmerzlichen Gegenstand berühre, was ich sehr fürchte, jetzt wohl der Fall sein wird, sagte Traddles mit einigem Zögern. Aber ich halte es für notwendig, daran zu erinnern. An dem Tage, wo Mr. Micawber seine merkwürdigen Enthüllungen machte, hörten wir aus Uriahs Munde eine drohende Anspielung auf den Gatten deiner Tante. Meine Tante, die ihre steife Haltung und ihre äußere Fassung beibehielt, nickte beistimmend. Vielleicht war es eine bedeutungslose Impertinenz. Nein, entgegnete meine Tante. Sie verzeihen, es ist also wirklich eine solche Person vorhanden und sie ist in seiner Macht, trug Traddles? Ja, guter Freund, sagte meine Tante. Traddles setzte uns mit verlängertem Gesicht auseinander, dass er sich außerstande gesehen, diese Angelegenheit ins Auge zu fassen, dass sie das Schicksal von Mr. Micawbers Verbindlichkeiten teile und nicht mit in den Friedensbedingungen begriffen worden wäre, dass wir keine Gewalt mehr über Uriah Heep hätten und dass, wenn er einen von uns irgend schaden könnte, er es gewiss tun würde. Meine Tante schwieg, bis einige vereinzelte Tränen von ihren Wangen herabrannen. »Sie haben ganz recht«, sagte sie. »Es war sehr rücksichtsvoll von Ihnen, dass Sie es erwähnten.« »Kann ich oder Copperfield etwas tun?« »Nichts«, sagte meine Tante. »Ich danke Ihnen vielmals.« »Lieber Trot, es ist eine leere Drohung.« »Lassen Sie Mrs. und Mr. Micawber wieder herein, und niemand darf jetzt zu mir sprechen.« Damit strich sie ihr Kleid glatt und saß in aufrechter Haltung in ihrem Stuhl, die Augen auf die Tür geheftet. »Nun, Mr. und Mrs. Micawber«, sagte meine Tante, als sie eintraten, »wir haben Ihre Auswanderung besprochen und müssen Sie vielmals um Verzeihung bitten, dass wir Sie so lange haben warten lassen, aber jetzt wollen wir Ihnen sagen, welche Anordnungen wir Ihnen vorschlagen.« Sie setzte sie ihnen zur unbegrenzten Befriedigung der Familie, die vollzählig anwesend war, auseinander und trug damit so viel zur Erweckung der Pünktlichkeit Mr. Micawber im Anfangsstadium aller Wechselgeschäfte bei, dass er sich nicht abhalten ließ, sofort in der fröhlichsten Aufregung hinauszustürzen, um für seine Sola-Wechsel Stempel zu kaufen. Aber seine Freude erfuhr eine rasche Niederlage. Denn ehe 5 Minuten vergangen waren, kehrte er in Gewahrsam eines Sheriffbeamten zurück und benachrichtigte uns mit einer Flut von Tränen, dass alles verloren sei. Da wir auf dieses Ereignis, das wir natürlich Uriah Heep verdankten, vollständig gefasst waren, so bezahlten wir das Geld und ehe weitere 5 Minuten abgelaufen, saß Mr. Micawber am Tische und fühlte die Stempelbogen mit einem Ausdruck vollendeter Freude aus, welche nur diese angenehme Beschäftigung oder das Punschbrauen seinem glänzenden Antlitz vollständig mitteilen konnte. Es war ein wahrer Genuss, ihn mit der Befriedigung eines Künstlers die Stempel ausfüllen zu sehen, wie er dabei noch einige vollendete Striche anbrachte, wie bei einem Gemälde sie von der Seite ansah, mit ernstem Gesichte Notizen über Datum und Betrag in sein Taschenbuch schrieb und sie nach ihrer Vollendung mit einem hohen Gefühle ihren kostbaren Wert betrachtete. »Wenn Sie mir erlauben, Ihnen einen Rat zu geben«, sagte meine Tante, nachdem sie ihm stillschweigend zugesehen hatte, »so wäre es das Beste, was Sie tun können, diese Beschäftigung für ewig abzuschwören.« »Madame«, entgegnete Mr. Micawber, »ich beabsichtige, ein solches Gelübde auf der noch unentweihten Anfangsseite des Buchs meiner Zukunft einzutragen. Mrs. Micawber wird es bescheinigen.« »Ich lebe der Hoffnung«, sagte Mr. Micawber feierlich, »dass mein Sohn Wilkins nie vergessen wird, dass er unendlich besser tut, seine Hände ins Feuer zu halten, als damit die Schlangen anzugreifen, welche das Herzblut seines unglücklichen Vaters vergiftet haben.« tief gerührt und in einem Augenblick in das Ebenbild der Verzweiflung umgewandelt, betrachtete Mr. Micawber die Schlangen mit einem Blick düstern Grauens, in dem seine eben an den Tag gelegte Bewunderung noch nicht ganz untergegangen war, brach sie zusammen und steckte sie in die Tasche. Damit schloss der Abend. Trauer und Anstrengungen hatten uns müde gemacht und meine Tante und ich wollten am anderen Morgen nach London zurückkehren. Wir verabredeten, dass Micawbers uns, nachdem sie ihre Sachen verkauft, folgen sollten, dass Mr. Wickfields Geschäft so schnell als nur möglich unter Traddles Leitung abgewickelt und dass Agnes bis zum Ausgange der Liquidation mit uns nach London kommen sollte. Wir brachten die Nacht in dem alten Hause zu, das von der Abwesenheit der Heeps befreit, wie von einer Pest gereinigt erschien, und ich lag in meinem alten Zimmer gleich einem schiffbrüchigen Wanderer, der nach Hause zurückgekehrt ist. Den Tag darauf begaben wir uns nach dem Hause meiner Tante, nicht nach meinem. Und als sie und ich vor dem Schlafengehen wie früher allein beisammen saßen, sagte sie: »Trot, willst du wirklich wissen, was mir in der letzten Zeit auf der Seele gelegen hat?« »Gewiss, Tante, wenn es jemals eine Zeit gab, wo ich nicht wollte, dass du nicht einen Kummer oder eine Sorge hattest, die ich nicht teilen konnte, so ist es jetzt der Fall.« »Du hast Kummer genug gehabt«, sagte meine Tante liebreich, »und du brauchtest meine kleinen Schmerzen nicht dazu. Keine anderen Beweggründe konnte ich haben, Trot, es dir geheim zu halten.« »Das weiß ich wohl«, sagte ich, »aber sage mir es jetzt.« »Willst du morgen früh ein kleines Stück mit mir fahren?« »Natürlich.« »Um 9 Uhr«, sagte sie, »dann sollst du alles erfahren.« Um 9 Uhr stiegen wir in einen kleinen Wagen und fuhren nach London. Wir fuhren lange Zeit durch die Straßen, bis wir eins der großen Hospitäler erreichten. Vor der Türe stand ein einfacher Leichenwagen. Der Kutscher erkannte meine Tante und setzte sich in Schritt ihrem Winke aus dem Kutschfenster gehorsam. Wir folgten. »Du errätst es jetzt, Trot«, sagte meine Tante. »Er ist tot.« »Starb er in einem Hospital?« »Ja.« Sie saß unbeweglich neben mir, aber wieder sah ich die vereinzelten Tränen von ihren Wangen herabrollen. »Er war schon einmal darin«, sagte meine Tante gleich darauf. »Er kränkelte seit langer Zeit. Er war schon seit vielen Jahren gebrochen und hinfällig. Als er erfuhr, dass keine Hoffnung mehr für ihn sei, verlangte er nach mir. Er bereuete sein früheres Leben. Er bereuete es sehr.« »Du gingst, Tante, ich weiß es. Ich ging. Ich war seit der Zeit viel bei ihm. Er starb am Abende vor unserer Reise nach Canterbury«, sagte ich. Meine Tante nickte. »Niemand kann ihm jetzt schaden«, sagte sie. »Es war eine leere Drohung.« Wir ließen die Stadt hinter uns und fuhren nach dem Kirchhofe von Hornsey. »Besser hier als mitten in den Straßen«, sagte meine Tante. »Er ist hier geboren.« Wir stiegen aus und folgten dem einfachen Sarg nach einer Ecke, die ich mir noch recht gut erinnern kann, und wo wir ihn in die Gruft senkten. »Heute, vor 36 Jahren, lieber Trot«, sagte meine Tante auf dem Rückweg nach dem Wagen, »wurde ich getraut. Gott verzeih uns allen.« Wir nahmen schweigend unsere Sitze wieder ein, und so saßen wir lange Zeit nebeneinander, und sie hielt meine Hand in der ihrigen. Endlich brach sie plötzlich in Tränen aus und sagte: »Er war ein schöner Mann, als ich ihn heiratete. Er hat sich sehr, sehr verändert.« Es dauerte nicht lange. Nach der Erleichterung durch die Tränen war sie bald wieder gefasst und sogar heiter. Ihre Nerven seien etwas angegriffen, sagte sie, sonst hätte sie sich nicht so schwach gezeigt. »Gott verzeih uns allen.« So kehrten wir zurück nach meinem Häuschen in Highgate, wo wir folgenden kurzen Brief vorfanden, der mit der Morgenpost von Mr. Micawber eingetroffen war. »Canterbury, Freitag. Geehrte Madame und Copperfield, Das schöne Land der Verheißung, das vor kurzem noch am Horizonte sich zeigte, ist wieder in undurchdringlicher Nebel eingehüllt und für immer den Augen eines schiffbrüchigen Unglücklichen entzogen, dessen Schicksal besiegelt ist. Ein neuer Haftbefehl ist in seiner Majestät Hohen Gerichtshof, der King's Bench in Westminster, in einer zweiten Sache Heaps contra Micawber erlassen, und der Angeklagte dieser Sache ist die Beute des in diesem Amtsbezirk gesetzlich Gerichtsbarkeit besitzenden Sheriffs. Seht, gekommen ist der Tag, seht des Feindes Massendreuen, Edwards stolze Streitereien und der Knechtschaft Schmach. Anheimgefallen dieser Haft und einem raschen Ende, denn Seelenqual ist nur bis zu einem gewissen Punkt erträglich, und diesen Punkt habe ich erreicht, wie ich fühle, ist meine Uhr abgelaufen. Der Herr segne sie vielmal. Wenn in späteren Jahren ein Wanderer aus Neugier und nicht ungemischt, wollen wir hoffen mit Teilnahme, das den Schuldnern in dieser Stadt zugewiesene Gefängnis besucht, so kann er, und ich hoffe, er wird seine Augen nachdenkend ruhen lassen, auf den mit einem verrosteten Nagel auf der Wand eingeschriebenen, bescheidenen Anfangsbuchstaben W.M. P.S. Ich mache den Brief wieder auf, um Ihnen mitzuteilen, dass unser gemeinschaftlicher Freund Mr. Thomas Traddles, der uns noch nicht verlassen hat und sich dem Anschein nach außerordentlich wohl befindet, die Schuld mit den Kosten im Namen der edlen Miss Trotwood bezahlt hat und dass ich und meine Familie uns auf der Höhe irdischen Glücks befinden. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 5. Februar 2025.